Die Ostseeküste unseres Landes beschert uns zu allen Jahreszeiten ein interessantes Vogelleben. Nirgends sonst ist die Vogelwelt so stark vom Zuggeschehen geprägt wie in der Bodden- und Strandzone. So soll diese Schallplatte neben typischen Brutvögeln der deutschen Ostseeküste auch einige der für das Gebiet mehr oder weniger charakteristischen durchziehenden und überwinternden Arten umfassen. Hier nun der Kormoran, dessen zurzeit einzige Kolonie im deutschen Küstenbereich unweit von Stralsund liegt. Etagenförmig stehen die Nester dieser urtümlich anmutenden Großvögel in alten Bäumen eines Wäldchens. In die rhythmisch wiederholten, heiseren Rufe der Nestlinge mischen sich die tiefen Stimmen der Alten, die sich mit kehligen Rufreihen und knarrenden Lauten hören lassen. Größte Aufmerksamkeit schenken die Ornithologen Europas der Zunahme der Kanadagans, die in Großbritannien, Island und Schweden eingebürgert worden ist. Das stärkste Vorkommen in Deutschland befindet sich auf den Gewässern Westrügens, wo erstmals 1955 zwei Exemplare gesichtet wurden. Durch die rasche Zunahme an den Brutstätten in Südschweden bedingt, zählt man heute zur Herbstzeit schon über 400 Gänse. Nicht geschlechtsreife oder nicht brütende Altvögel beobachtet man in geringerer Anzahl das ganze Jahr über. Unsere Aufnahme gibt mehrere Rufformen in einem fliegenden Schwarm wieder. Brandgans, ein prächtig bunt gefärbter Vogel, der systematisch zwischen den Gruppen der Enten und Gänse steht, trifft im März in den Brutgebieten an der Küste ein und beginnt alsbald in der seichten Zone der Buchten und Lagunen in Gruppen zu balzen. Hier ist diese Szene entstanden. Wir hören die hohen Pfiffe der werbenden Erpel, daneben tiefe und raue Rufe der Weibchen. Mit einem schnellen Dack-Dack-Dack-Dack begleiten die Enten das sogenannte Hetzen. Ein paar Lachmöwen halten sich im Hintergrunde auf. Zu unseren seltensten Brutvögeln zählt die Pfeifente. In großen Ansammlungen bevölkert diese grazile Gründelente aber vom Juli ab die Bodden- und Flachseen. Diese nordischen Gäste zeigen häufig ein intensives Balzverhalten, das akustisch sehr auffällig ist. Die Erpel äußern klangvolle Pfiffe, die Enten schnarrende Laute, die auch zweisilbig sein können. Unsere Aufnahme entstand unweit eines der größten europäischen Kranichschlafplätze, der Udarser Wieg. Am Beginn das Quaken einer Schnatterente. Hier nun die hölzern klingenden, leisen Rufreihen eines Knäkerpels. Knäkenten sind nicht seltene Brutvögel in unseren Seevogelkolonien, kommen aber auch im Binnenland regelmäßig vor. Ebenso wenig ist die Löffelente, deren Stimme wir danach hören, auf die Brutgebiete in Küstennähe angewiesen, sondern lebt auch auf flachen, reich bewachsenen Binnengewässern. Doch gehört auch sie in das typische Bild einer Salzwiesenvogelgesellschaft. Wir werden die tiefen, gestoßenen Rufe eines Erpels neben Rotschenkel, Lachmöwen und Alpenstrandläufer vernehmen. Das Brutvorkommen der folgenden Entenart ist ebenfalls nicht auf den Salz- und Brackwasserbereich beschränkt. Im Winterhalbjahr halten sich große Schwärme nordischer Reiherenten bei uns auf. Hier die schnarrenden, tiefen Rufe einer einzelnen Ente. Im Hintergrund Blässhühner und Lachmöwen. Die Eisente ist eine im Winter an der freien Küste auftretende Tauchente, die aus den nordskandinavischen Ländern und von Island zu uns kommt. Die nachfolgenden Aufnahmen entstanden im Schutze dichten Nebels und präsentieren verschiedene Rufe bei der Gruppenbalz. Die melodischen Dreiklänge stammen von Erpeln. Mehrmals erklingt ein gezogener Langlaut, der von Eidererpeln stammt. Die Schellente ist sowohl an der Ostsee als auch im Binnenland häufiger Wintergast. Die Balzrufe der Erpel sind zweisilbig und klingen nasal. Sie werden bei einer sehr auffälligen, angeborenen Verhaltensweise, dem Kopf auf den Rücken werfen, hervorgebracht, bei der eigenartige Bildungen der Luftröhre aneinander bewegt werden. Ein leiser, schnarrender Laut der Erpel ist mit einer Senkrechteinstellung von Hals und Kopf verbunden. Außerdem hört man das bezeichnende klingende Fluggeräusch und einmal die näselnde, mehrteilige Rufreihe eines Weibchens, Rufe von Singschwänen sowie Reiherenten beiderlei Geschlechts. Besonders spezialisierte Taucher unter den Entenvögeln sind die Säger, so genannt wegen ihres stark mit hornigen Lamellen besetzten Schnabels. Während der Mittelsäger fast ausschließlich an unserer Küste lebt, tritt der größere Gänsesäger hier nur im Winter auf. Dieser brütet übrigens, wie auch die Schellente, in Baumhöhlen. Die nächste Aufnahme bringt die Stimmen von Erpeln des Mittelsägers zu Gehör, welche eilig den Weibchen nachjagen. Danach eine Balzszene vom Gänsesägern. Bauchrednerisch klingen die verhaltenen Rufe der Erpel, während einzelne Enten tiefe, harte Laute hören lassen. Ein Reihererpel pfeift dazwischen. Wenn hier auch ein Greifvogel zu Gehör kommen soll, dann der Seeadler, der in einigen Paaren an der Ostsee und im Binnenland brütet und sich überwiegend von Wassergeflügel und Fischen ernährt. Er ist der größte einheimische Greifvogel. Seine Spannweite kann 2¼ Meter erreichen. Das Gesetz schützt ihn streng als eine vom Aussterben bedrohte Tierart. Dennoch sind die Bestände schwach und bedürfen größter Ruhe an den Brutplätzen. Das nächste Beispiel gibt Abwehrlaute eines Adlers in Horstnähe wieder, der von einem Bussard attackiert wird. Um Störungen zu vermeiden, wurde die Aufnahme aus 300 Meter Entfernung mit einem Parabolreflektor gemacht. Wenden wir uns nun der artenreichen, vielfältig entwickelten Gruppe der Möwen und Wartvögel zu und beginnen zunächst mit dem Austernfischer, einem großen, schwarz-weiß gezeichneten Strand- und Salzwiesenbewohner. Auf die Flugrufe eines Paares folgen Warnrufe inmitten einer Sturmmöwenkolonie. Fast drosselgroß ist der Sandregenpfeifer, ein Bewohner der Strände und Kiesbänke an der gesamten Ost- und Nordseeküste. In Südschweden, Norwegen, Finnland und auf Island lebt er, im Gegensatz zu den mitteleuropäischen Verhältnissen, auch im Binnenland. Er legt 4 birnenförmige, gefleckte Eier. Sein Nest ist nichts weiter als eine flache Mulde zwischen Kieseln oder Muscheln. Hier zunächst sein Stimmfühlungs- und Warnruf, ein heraufgezogener Pfiff. Vergleichen wir diesen mit dem nachfolgenden Beispiel vom nahverwandten Flussregenpfeifer. Beide Arten ähneln einander, doch tritt der Flussregenpfeifer lediglich als Zugvogel vereinzelt an der See auf. Von den Tundren Nordosteuropas und Sibiriens kommend, sucht der Kiebitzregenpfeifer als Durchzügler die Ufer unserer Gewässer auf. Er ist wesentlich größer und auch auffälliger gefärbt als die beiden vorigen Arten. Altvögel tragen häufig noch das Prachtkleid. Flügel und Rücken silbrig geschuppt, Unterseite, Kehle, Wangen, Brust und Bauch tiefschwarz. Ähnlich gezeichnet und gleich groß ist der Goldregenpfeifer, dessen Stimmfühlungsrufe danach zu hören sein werden. Seine Oberseite ist jedoch hell goldgelb, seine Heimat der Norden Europas und die westsibirische Tundra. Bis vor einigen Jahren gab es auch ein isoliertes Vorkommen in 3 Moorgebieten Nordwestdeutschlands. Hier die geflöteten Rufe des Kiebitzregenpfeifers neben dem leisen Geschwätz von Zwerg- und Sichelstrandläufern, danach überfliegende Goldregenpfeifer. Thank you. Während die großen Regenpfeifer oft auf den küstennahen Äckern zu finden sind, hält sich der Steinwälzer ausschließlich an der Seeküste auf. Mit Vorliebe sucht er auf Ansammlungen von Tang seine Nahrung. Steine wendet er mit seinem gedrungenen Schnabel um. In der folgenden Aufnahme hören wir deutlich das Klicken, daneben gedämpfte Rufe und den typischen stackierten Triller. Zum Schluss der Abflug des Schwarmes. Die Heimat des Regenbrachvogels liegt auf Island, in Nordskandinavien und dem nördlichen Teil der europäischen Sowjetunion. Mit sanften Trillern überfliegen im folgenden Beispiel vier Vögel, von der See kommend, die Küste. Sie suchen mit diesen Rufen Anschluss an rastende Artgenossen. Hier hinein ruft mit rauem Geschrei eine alte Raubseeschwalbe, von einem Jungvogel mit hohen Pfiffen gefolgt. Als durchziehende Art erscheint der Flussuferläufer sehr häufig, doch kaum in Schwärmen an den Gewässern des Küsten- und Binnenlandes. Vor allem in der Abenddämmerung vernimmt man die stimmungsvolle hohe Rufreihe, wenn die Vögel über dem Wasser hin und her fliegen. Im Hintergrund Alpenstrandläufer, Sand- und Flussregenpfeifer. Danach diese Laute noch einmal, neben den tonlosen Stimmfühlungsrufen des Knutz, eines großen nordischen Strandläufers. Der einzige in Deutschland brütende Strandläufer ist der Alpenstrandläufer. Ein reichlich lerchengroßer Vogel mit schwach gebogenem Schnabel, der ganz vereinzelt auf den Salzwiesen im Küstenhinterland und noch seltener im Binnenland brütet. In sehr großer Anzahl besucht er jedoch auf dem Durchzug die Strände und Schlickflächen. Von seinem umfangreichen Lautrepertoire haben wir 5 Rufformen ausgewählt. Der Warnruf, Rett, Rett, und der Balztriller, im Schauflug vorgetragen, daneben Kiebitz und Rotschenkel. Trieruf und Warnruf. Rufe von Küken im Ei kurz vor dem Schlüpfen. Hohe Pfiffe von 3 Stunden alten Jungvögeln. Abwehrrufe eines gefangenen Alpenstrandläufers. Sichelstrandläufer sind Brutvögel im arktischen Ostasien. Mit Regelmäßigkeit sind sie zur Zugzeit auf nahrungsreichen Tangen und Schlickflächen zu beobachten. Im Ruhekleid ähneln sie Alpenstrandläufern, sind aber immer an den durchgehend weißen Oberschwanzdecken, den längeren Beinen, dem längeren Schnabel und dem perlenden, weichen Stimmfühlungslaut zu unterscheiden. Und hier die Abwehrlaute eines gefangenen Sichelstrandläufers. Sanderlinge kann man in ihrem attraktiven, überwiegend weißen und auf der Oberseite silbrig geschuppten Ruhekleid vor allem in der Spülsaumzone und auf Sandbänken im Herbst beobachten. Ihre helle, harte Stimme mutet ebenso temperamentvoll an wie ihre schnellen Bewegungen bei der Nahrungssuche. Alle Strandläufer äußern am Brutplatz meist im Schauflug vorgetragene trillernde Balzstrophen, vergleichbar denen des Alpenstrandläufers, die aber auf dem Zuge nur selten zu hören sind. Mit den scharfen Rufen der vorigen Art leicht zu verwechseln sind die kurzen Laute des Sumpfläufers. Doch ist er nicht nur durch Habitus, Färbung und Verhalten, sondern auch durch die Tschirk-Rufe zu unterscheiden. Daneben vernimmt man eine Gruppe von Knutz. Sumpfläufer sind in Nordskandinavien beheimatet. Über die Lage des nordasiatischen Brutareals sind wir zurzeit noch nicht unterrichtet. Hier wieder ein mitteleuropäischer Brutvogel, der Kampfläufer. Er wird in Kürze in unserem Lande ebenso vom Aussterben bedroht sein wie Kranich, Wachtelkönig, Sumpfohreule und Alpenstrandläufer, wenn Meliorationsvorhaben und unkontrollierte Bewirtschaftung die kurzgrasigen Feuchtwiesen, auf denen er lebt, weiterhin zerstören. Kampfläufermännchen tragen im Brutgebiet Imponierkämpfe aus, von denen wir 4 kaum bekannte, sehr leise Rufe aufnehmen konnten. Ganz zu Anfang einmal das Tschä, dazu das ritualisierte Flügelschlagen kämpfender Männchen, in der Mitte der Aufnahme 2-mal der sogenannte Lachmöwenruf und sofort danach der Abflug und ein tiefer Warnruf. Im Hintergrund Säbelschnäbler, Rotschenkel, Lachmöwen und eine Feldlerche. Nun noch einmal Abflug vom Balzplatz, dumpfe klingende Warnrufe gehen voraus. Danach Rufe eines Kükens im Ei. Zum Schluss ein Kampfläuferweibchen, das seine gefährdeten Jungen überfliegt. Eine besonders auffällige Erscheinung der Vogelwelt an der Küste ist der Säbelschnäbler, ein großer, hochbeiniger, schwarz und weiß gezeichneter Wartvogel mit einem dünnen, aufwärts gebogenen Schnabel. Er brütet zumeist in kleinen Kolonien auf Inseln oder Halbinseln oder zwischen den Prielen einsamer Salzwiesen. Es folgen Warnlaute eines Säbelschnäblers unmittelbar an seinem bebrüteten Nest, dann der gewöhnliche Stimmfühlungsruf, der in diesem regelmäßigen Rhythmus vorgetragen, wohl die Funktion eines Warnlautes vor einem Nestfeind übernimmt. So wie der Säbelschnäbler ist auch das Odinshühnchen, das in die kleine, hochspezialisierte Gruppe der Wassertreter gehört, mit Schwimmhäuten ausgestattet. Beide Arten beobachtet man daher auch nicht selten frei auf dem Seichtwasser schwimmend. Das etwa lärchengroße, sehr bunt gefärbte Odinshühnchen nimmt fast nur auf diese Weise Nahrung von der Wasseroberfläche auf. Es ist ein relativ seltener Durchzügler, der zirkumpolar zwischen dem 55. und 73. Grad nördlicher Breite brütet. Hier die Rufe eines abfliegenden Weibchens, die dann noch einmal wiederholt werden. Im Hintergrund der Lärm einer Lachmöwenkolonie und ein singender Karmingimpel. Nun die an der Küste brütenden einheimischen Möwen. Sie sind gegenwärtig durch ihre sprunghafte Vermehrung zu einem ernsten Problem für den Fortbestand der Brutvorkommen von Seeschwalben, Wartvögeln und Enten in den Seevogelschutzgebieten geworden. Dies betrifft insbesondere die Silbermöwe, die größte der bei uns brütenden Arten. Hier verfolgen zwei Vögel einen vorüberziehenden Bussard. Am Brutplatz vernimmt man einen dem Partner oder den Jungen geltenden Lockruf, den sogenannten Katzenruf. Im Hintergrund Sturmmöwen. Im nächsten Beispiel zwei Formen von Nestfeindwarnrufen. Im Sturzflug schießen dabei zwei Silbermöwen auf den Beobachter nieder. Thank you. Dies sind variierte Bettel- und Stimmfühlungsrufe von fast eine Woche alten Jungmöwen. In unseren Seevogelschutzgebieten brüten gegenwärtig über 11.000 Paare der Sturmmöwe. Etwa 9.000 davon sind allein auf der 22 Hektar großen Insel Langenwerder in der Wismar Bucht ansässig. Vereinzelt brüten Sturmmöwen auch im Küstenhinterland. Es folgt eine Aufnahme aus dem ungestörten Leben zur Brutzeit in der Kolonie Langenwerder. Sehr häufig vernimmt man mit hohen, heiseren Langrufen einsetzende Rufreihen, das sogenannte Jauchzen. Dann ein Abschnitt der Kolonie bei der Abwehr eines Nestfeindes. Das Hauptverbreitungsgebiet der Schwarzkopfmöwe befindet sich an der westlichen und nördlichen Schwarzmeerküste. In West- und Mitteleuropa brüten einzelne Paare seit mehreren Jahren in den Niederlanden und auf 5 Plätzen an der Südküste der westlichen Ostsee. Recht regelmäßig sind bei uns alljährlich 2 Brutgebiete besetzt: die Inseln Langenwerder und Riems mit jeweils 1 bis 3 Brutpaaren. Der am häufigsten gehörte Ruf klingt leicht näselnd, aber nicht so geräuschhaft wie die Stimmen der meisten anderen Möwenarten. Er wird hier von einem Altvogel geäußert, der nach einer Störung trotz heftiger Angriffe durch Sturm- und Lachmöwen am Nest gelandet ist. Darauf folgt der Katzenruf der Schwarzkopfmöwe. Er ist höher, länger und die Auf-Ab-Bewegung in der Stimme noch deutlicher. Sonst entspricht das Timbre dem der ersten Lautform. Auf der Wasservogelschallplatte waren Rufe der Flussseeschwalbe wiedergegeben worden. Die Küstenseeschwalbe ist dieser Art nicht nur im Aussehen, sondern auch in der Stimme zum Verwechseln ähnlich. In Deutschland brütet sie ausschließlich am Meeresstrand, während sie in ihrem zirkumpolaren Brutareal, das sich im hohen Norden noch über den 80. Breitengrad erstreckt, auch an Binnengewässern siedelt. Das nächste Beispiel lässt 7 verschiedene Rufformen von einem Paar am Nest hören. Die klangvollen Di-di-di-di-Rufe am Schluss gehören zum Futterübergabe- und Begrüßungsverhalten am Nest. Weiter südlich ist die zierliche Zwergseeschwalbe beheimatet und die wenigen Brutplätze an unserer Ostseeküste liegen bereits hart an der nördlichen Verbreitungsgrenze. Sie legt, wie alle Vertreter ihrer Gattung, ihre 4 gefleckten Eier in eine kaum vorbereitete Mulde am Boden und ernährt sich, stoßtauchend, hauptsächlich von kleinen Fischen. In einer kleinen Brutkolonie in der Wismarbucht haben wir 7 verschiedene Ruftypen aufgenommen. Einige 3-tägige Jungvögel kommen danach zu Gehör. Im Folgenden vernimmt man Stimmen der Brandseeschwalbe in einer von Lachmöwen umgebenen Brutkolonie. Diese recht robust gebauten größeren Vertreter der Gattung brüten erst seit 1957 an der deutschen Ostseeküste. Sie haben sich, wie die Beringung ergab, von den Kolonien Großbritanniens und Südschwedens bei uns eingefunden. Heute sind es schon etwa 700 Paare, die allein auf den Seevogelinseln nisten. So ruft ein Jungvogel zur Zeit des Schlüpfens. Von den wenigen Singvögeln, deren Lebensraum bei einzelnen Arten zumindest zeitweise die Meeresküste ist, haben wir die Uferschwalbe ausgewählt. Mit dem Gezwitscher von Brutvögeln, die vor ihren Nisthöhlen hin und her fliegen, schließen wir die Stimmensammlung ab, die nur einen begrenzten Einblick in die Vielfalt akustischer Eindrücke am Meer geben konnte.